Jawohl, Matchbox war das, Midnight Dynamos. Und jetzt kommt es weiter, und zwar gibt's Rhythm and Blues die nächste Stunde zwischen 0 und 1 Uhr. Und ich hoffe, ich kann, was der DJ Michael gespielt hat, hier vielleicht noch toppen. Ich glaub's zwar nicht, aber unbekannter Rhythm and Blues gibt es jetzt auf alle Fälle eine Stunde lang. Sie können ja auch anrufen unter 030 für Berlin 464-00517. Tun Sie das, damit wir auch hören, dass Sie kräftig hier mit am Feiern sind, so wie wir das hier gerade tun. Beginnen wollen wir die Stunde mit Eddie Jones and the Cyclones und der Titel So What. Und daran anschließend gibt es eine Aufnahme aus dem Jahr 59 bei Studio Records erschienen, Claude Robinson und Cotton Pickin' Mama. Daddy, can I go to the hop? Say what? Daddy, can I go to the hop? Say what, girl? Daddy, can I go to the hop? What do you mean, can you go to the hop? You better go and wrestle with that mop. The floors need scrubbing and the dishes ain't clean. Go in that kitchen and you'll see what I mean. Hurry up before I go upside your knot. Daddy, can I go to the hop? Say what? All you ever do when you come in from school, throw down your books, sit on a TV stool. Go to the set just like you're in a trance, jumping around, doing a funny looking dance. To the hop. Say what? You've been getting away with a little too much. I guess you think your dad's an old soft touch. All of this foolishness is bad and stuff. But when I finish with you, you'll be too cool to bop. All this job has really got to go. When you want, you call me daddy. When you get it, daddy-o. You call me as well, say I should pick up on the haps. We'll pick up that broom and give the floor a few slaps. Don't roll your eyes and keep your big mouth shut. Daddy, can I go to the hop? Say what? You've been getting away with a little too much. I guess you think your dad's a no-soft touch. All of this foolishness is bad and stuff. But when I finish with you, you'll be too cool to bop. All this job has really got to go. When you want to call me daddy, when you get it, daddy, you. You call me a special, I should pick up on the haps. We'll pick up that broom and give the floor a few slaps. Don't roll your eyes and keep your big mouth shut. To the hop. Say what? Daddy, can I go to the hop? Say what? Daddy, can I go to the hop? No! Well, a cotton picking mom decided she go to town. She found a cotton picking daddy to show her around. She said, listen, little daddy, I ain't been so long. I'm strictly from the country, you can turn me on. She said, oh, ha, ha, ha. Boy, I want you to know you're picking pretty good, but you're picking too slow. She said, Cotton Picking Mama war das zum Schluss aus dem Jahr 59, Claude Robinson. Und davor hörten wir So What, Eddie Jones and the Cyclones. Ja, die lange Nacht des Rock'n'Roll geht hier noch bis 6 Uhr früh. Da wird Sie also noch einiges erwarten. Bleiben Sie also dran. Harmon Jones aus dem Jahr 57, Looking for My Baby. Danach gibt es dann Do the Rock'n'Roll von Fox Hall aus dem Jahr 63. Er nahm dieses Stück für Limelight Records auf einem Kleinstlabel aus Chicago. Und zum Schluss hören wir dann noch Al Harrison und Brand New Money. I'm going looking for my baby, gonna left me cold. I gotta find my baby, cause he's gone and left me cold. Love her like I never loved before. She's a good looking woman, best looking girl I ever seen. She's a fine looking woman, best looking girl I ever seen. Got a shape like I want her, and you know that girl's my queen. Things I never did before. When I find my girl, I'm gonna jump and shout, cause I need her love. I cannot do without. I'm gonna tell her, I'm gonna tell her, I'm gonna tell her about my heart and how I love her. So I'm gonna talk sweet words that I never said before. I'm gonna hug my baby and we'll walk that walk, and you can bet your bottom dollar that we'll talk that talk. Oh baby, oh, she's my baby, and I love her, indeed I do. You know I love my baby, I'm gonna tell the world I do. Oh, baby, oh, baby, come back, baby. Hey, baby, well, you do the road and roll, you dance and never stop. You do it in your sleep, you do it on the street. You do the road and roll, just dance and never stop. You do the road and roll, you do the road and roll. You swing that girl real fast, all by the rhythm blast. You do the road. And you never stop, round and down and around again. You count the miles and you don't intend. You dance and dance and dance and dance. You wouldn't stop if you had a chance. You do the road and rock, you dance and never stop. You do the road and rock, just dance and never stop. You do the road and rock. You do the road and rock, you dance and never stop. You do the never stop. You do the rolling rock, and you give it all you got. Well, yeah, well, yeah, well, yeah. Tell me, pretty baby, what are you gonna do? Got my brand new money, honey, all I need is you. Well, you know I love you, baby, girl, you know it's true. I love you, pretty baby, girl, you know it's true. Got my brand new one and one is two, two and one is three. Gee, I feel so happy when you say you love me, oh baby. Here's what I'm gonna do. Gonna get some brand new money, honey, spend it all on you. One is four, and four and one is five. When I'm with you, baby, wanna do the hand jive. Oh, baby, here's what I'm gonna do. Gonna get some brand new money, honey, spend it all on you. Gonna get some brand new money, honey, spend it all on you. Gonna get some brand new money, honey, spend it all on me. Sie hören hier den offenen Kanal auf 92,6 oder Sie können das Ganze auch im Internet empfangen. Das wäre dann also weltweit unter www.okb.de. Al Harrison, Brand New Money hatten wir gerade. Dafür hörten wir dann Do the Rock'n'Roll und Foxhall und davor Harmon Hum Jones, Looking for My Baby. Mary Williams, Cat Scratching. Walk, walk, walk, a cat's daddy, walk, walk. Beethoven Gray wurde 1939 in Kingston, Jamaika geboren und gewann bereits im Alter von 9 Jahren einen Talentwettbewerb. Ende der 50er erhielt er einen Plattenvertrag in England. Später machte er Kalypso und Reggae-Musik. Das soll aber heute nicht unser Thema sein. Die nun folgende Aufnahme machte er 1962 zusammen mit dem Sonny Bradshaw Quartett für Blue Beat Records, einem Label aus Großbritannien. Lonely Days, der Titel Owen Gray and the Sonny Bradshaw Quartett. My days are so lonely, my nights are so blue. When you're coming, honey, and depending on you, can you please come quick and bring my walking stick? Don't tell your mama, you're really gonna jump and shout. Tell him what it's all about. We are going out tonight, and there we get real tight. Tobin Matthews kriegen wir jetzt zu hören. Er nahm eine Aufnahme auf für das USA-Label. Ein Label aus Ohio war das, Slipping and Sliding. Der Titel Tobin Matthews. Jawohl, Tobin Matthews, Slipping and Sliding. Und wir hören jetzt J. Mercy Baby, genauso heißt er, mit dem Titel The Rock and Stump. Musik. Chocker Campbell wurde 1916 in Mississippi geboren und starb im Jahr 1993. Er begann seine musikalische Karriere bei dem Label Lucky Seven. Später war er dann Session-Musiker bei Atlantic und unterstützte dort unter anderem Big Joe Turner. Chocker spielte hauptsächlich das Tenorsaxophon und war Bandleader seiner eigenen Band. 1960 kam er dann zu Motown Records, das er Ende der 60er Jahre dann wieder verließ, um sein eigenes Label Tree City zu gründen. Hier ist er nun mit einer Aufnahme Walking on My Sin Sail Shoes aus dem Jahr 1958. Walking on my thin soul shoes, trying to get home to you. Won't squeeze you, cause I need you. Walking on my thin soul shoes, walking by the side of the road. I'm getting dust all over my clothes. My feet is tired from kind of heavy load. Walking on my thin soul shoes, I want to hold you and squeeze you. You know I love you so. I want to hug you and love you and never, never let you go. Walking on the bottom of my foot, I'm down and out and I've been took. On my way coming home to stay, walking on my thin soul shoes. You know I love you so. I wanna hug you and love you and never, never let you go. Walking on the bottom of my foot, I'm down and out and I've been took. On my way coming home to stay, walking on my thin soul shoes. Walking on my thin soul shoes. Walking on my thin soul shoes. Walking on my thin soul shoes. Dave Baby Curtis wurde 1938 als David Curtis Cloney in Detroit geboren. Cloney lernte Klavierspielen wie sein Vater, der ebenfalls Pianist war. Nach 10 Jahren wechselte er zur Orgel. Zwischen 1955 und 1957 spielte er und sang in einer Band namens The Pearls. Danach brachte ihn Labelbesitzer Paul Winley mit der Doo-Wop-Band The Jesters zusammen, für die er Arrangeur und Begleitmusiker wurde. Als Studiomusiker spielte er für Gladys Knight and the Pips, den Isley Brothers und die Chantels. Mit Little Richard, nee, stimmt nicht, mit Little Anthony natürlich, and the Imperials war er auf Tour. Daneben bekam er jedoch auch die Gelegenheit zu Soloplattenaufnahmen. Zuerst versuchte er es als David Cloney. 1958 nahm er das Instrumental The Happy Organ auf und nannte sich Dave Baby Curtis. Das Instrumental erreichte Platz 1 der US Billboard Charts. Bis Ende 1963 konnte Dave Curtis noch einige weitere Chartplatzierungen für sich verbuchen. Dann wurde es ruhiger um ihn. Und wir hören ihn jetzt mit der Aufnahme Singing with Dave. Thank you. Das war für Freunde des gepflegten Instrumentalmusik und zwar Swinging with Dave und Dave Baby Cortez. Weiter geht es mit Johnny Cook, Try Your Love. Learn my lesson, been to school. A man ain't nothing but a woman's fool. I'm gonna try your love. Try your love. I'm gonna try your love to see what you would do. I'm gonna try your love. Money on a show. Tell me later, don't want me no more. Get back home, won't let me in the door. Well, I won't be no fool no more. Try your love. Try your love. I'm gonna try your love to see what you money it on a show. Tell me later, don't want me no more. Get back home, won't let me in the door. Well, I won't be no fool no more. Try your love. Try your love. I'm gonna try your love. See what you would do. Try your Rhythm and Blues hier noch bis 1 Uhr und jetzt gibt es Delmar Wilburn and the Mandels, My Kissing Cousin. She's mine. Don't you know, she's mine. You know I did something the other night, started everyone to bustin'. There came a great big noise from the other boys when I kissed my kissing cousin. I can break out windows and knock down doors and do bad things by the dozen. But there's always noise from the other boys when I kiss my kissing cousin. I don't know why. I don't know why. They don't understand that I'm the man that she's sweet as cherry pie. In my neighborhood they say I'm no good because I kiss my kissing cousin. Now that's old folks talking and young folks walking and everybody's fussing. Because the one little kiss that won't be missed, the whole neighborhood is fussing. And there's always noise whenever I poise to kiss my kissing cousin. I don't know why. I don't know why. They don't understand that I'm that man she's sweet as cherry pie. And I'm gonna kiss her. I'm gonna kiss her. I'm just gonna kiss her. So oh, I. Oh, I. So oh, I just wanna kiss her. I wanna kiss her, wanna kiss her. Let me kiss her, let me kiss her. I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. I wanna kiss her. I wanna kiss her, wanna kiss her. Die lange Nacht des Rock'n'Roll in der Nikolausnacht noch bis 6 Uhr mit DJ Michael und Thomas Vogt. Shake, baby, shake. Interpreten und Titel bin ich Ihnen noch schuldig. Und zwar war das Jellestein mit Shake Baby Shake. Und Harold Thunderbolt Bird fragt, wie wild kann eine Frau sein? How wild can a woman be, Harold Thunderbird Ward? Um 1 Uhr geht's dann weiter mit DJ Michael. Da gibt es dann wieder bunt gemixtes aus den 50er und 60er Jahren. Rockabilly, Rock'n'Roll, Doo-Wop, alles mit dabei. Und das Ganze geht dann von 1 Uhr bis 2 Uhr. Und von 2 bis 3 gibt's dann eine Stunde lang Heroes of Rock'n'Roll. Da gibt's dann wirklich die großen Heroen zu hören mit unbekannten Titeln. Money gibt's gleich und Richard Popcorn Wiley. Er ist Pianist, Songschreiber, Produzent, Bandleader und Sänger. Und er war bei der Geburtsstunde von Tamla Motown mit dabei. Dort blieb er allerdings nur bis 1962, da er sich mit dem Motown-Chef Berry Gordy überwarf. Der im Jahre 1939 in Detroit geborene Wiley machte in dieser Zeit eine Coverversion, wie gesagt, von Barrett Strong's Money, That's What I Want. Richard Popcorn Wiley. The best things in life are free. But you can give them to the birds and bees. I need money. That's what I want. I need money. Oh, yeah, that's what I want. Your love give me such a thrill. But your love don't pay my bill. I need money. That's what I want. That's what I want. We'll be right back. Das Original von Barrett Strong war ja nun schon nicht schlecht, aber das hier herrlich, Richard Popcorn Wiley, die Coverversion Money, That's What I Want. Bevor Rex Garvin seine Sangeskarriere startete, war er zuvor Arrangeur und Pianist der Girlgroup The Hearts, dessen größter Erfolg Lonely Nights wurde. Garvins Solokarriere begann dann 1959. 1961 bildete er seine eigene Band Rex Garvin and the Mighty Cravers. Die Aufnahme, die wir nun hören von ihm, stammt aus dem Jahr 62. Oh yeah! Jetzt bin ich auf Sendung. Der nächste Rhythm and Blues Sänger wurde in den 50ern bis Anfang der 60er Jahre sehr erfolgreich. Und Lordy Miss Claudy ist uns allen bekannt von ihm. Ich meine natürlich Lloyd Price, der 1952 bei Specialty Records einen Vertrag unterschrieb. Er wurde 1934 als Sohn eines Gitarristen und einer Gospelsängerin in New Orleans geboren. Also beste Voraussetzungen, um guten R&B zu singen. Hier ist ja also Lloyd Price, Right Kind of Girl. Just the right kind of girl to make me fall in love. You got the right kind of kiss and the right kind of hug. You got the right kind of walk and the right kind of talk. You got my head in a spin. Tell me ist ja schon zu Ende. Lloyd Price, Right Kind of Girl. Wenn Ihnen die Musik hier gefallen sollte aus den 50er und 60er Jahren, dann gibt es natürlich hier noch zwei Sendungen zu nennen, die sich lohnen, hier im OKB sich mal anzuhören. Nämlich am kommenden Mittwoch bin ich dann schon wieder zu hören, und zwar mit der Sendung Yesterday, Musik aus den 50er und 60er Jahren. Das Ganze dann also mittwochs, wie gesagt, zwischen 16 und 17 Uhr. Und der darauffolgende Mittwoch, also der 17. Dezember zwischen 16 und 17 Uhr, da ist er wieder, Peter Schüler, mit seiner Sendung Rock'n'Roll und Evergreens. Für New Kid nahm Ned Robertson 1959 Country Boy auf, und hier ist er, bitteschön. Yes, I'm a country boy, but I'm in this city now. Yes, I'm a country boy, but I'm in this city now. Once I had a heavy load, but now I'm up the road. Der nächste Interpret, den wir hier hören, ist Joe Lover mit dem Titel Mean Old Bear. Oh, oh, oh, oh. Well, I got a woman, mean and true. She tells everybody that I'm a fool. She got me trembling like a leaf on a tree. I feel like saying, get away from me. She's a mean old bear. Mean old bear? Yes, a mean old bear. Oh, mean old bear. She's a mean old bear. To leave, I would. Yeah. Well, hold her close, hold her tight. I turn her loose, I know she'll bite her. She's a mean old bear. A mean old bear? Yes, a mean old bear. Oh, mean old bear. She's a mean old bear. To leave, I would. Yeah, yeah, yeah. Home, home, home, home. Well, if I go out late at night, don't take her, I know we'll fight her. She's a mean old bear. A mean old bear? Yes, a mean old bear. A mean old bear. She's a mean old bear. To leave, I would. Oh, I gotta hold her close, hold her tight. Turn her loose, I know she'll bite her. She's a mean old bear. A mean old bear? Yes, a mean old bear. Yes, a mean old bear. She's a mean old bear. To leave, I would. Die Nummer ist immer noch geschaltet, 030 für Berlin, 464-00517. Rufen Sie doch einfach kurz durch und sagen ihm, wie die Musik hier gefallen sollte oder was Sie sonst für Wünsche haben oder was Sie so bewegt. Oder wenn Sie mögen, können Sie auch gerne mal können Sie uns auch schreiben, so, und zwar an den offenen Kanal Berlin tun Sie das dann. Die lange Nacht des Rock'n'Roll, Wolterstraße 5 in 13355 Berlin. Ich sag's gerne noch einmal, offener Kanal Berlin, die lange Nacht des Rock'n'Roll, Wolterstraße 5 in 13355 Berlin. Schreiben Sie da kurz rauf, wie Ihnen zum Beispiel die Sendung hier gefallen hat. The Seven Blends, Wait a Minute, und daran anschließend Troy Walker aus dem Jahr 61, I'm Getting Hip. Now wait a minute, let me understand. I'm trying to tell you I'm your loving man. Now if you let me, I'll take you by the hand. I'm sure, baby, that you understand. I said I love you. Yeah, because I love you. Yeah, because I love you. Yeah, because I love you. I'll meet me, baby, about a quarter past eight. And now, honey, don't you be late. We're gonna dance, I'll make a romance. I'm sure, baby, that I have a chance. I do, I love you. Yeah, because I love you. Yeah, because I love you. Yeah, because I love you. All right, let's quit. Understand? I'm trying to tell you I'm your loving man. Now if you let me, I'll take you by the hand. I'm sure, baby, that you understand. I bet I love you. Yeah, because I love you. Yeah, because I love you. Yeah, because I love you. Come on, come on, come on, right now. Come on, come on, come on, right now. Playlisten von dieser Sendung wird es dann also auch noch geben von der Rock'n'Roll-Nacht hier, diese 7 Stunden, und zwar unter www.rock'n'rollradio.de, und da klicken Sie dann weiter auf das Oldies-Forum und da werden dann die Playlisten dieser Sendung hier veröffentlicht. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Instrumentalstück in dieser Stunde, und zwar Flat Top Special, der Titel, und die Flat Tops. Wir haben es jetzt eigentlich fast auf den Gongschlag 1 Uhr, noch 5 Sekunden. Also ein Titel spiele ich jetzt hier noch, und zwar von Jimmy Williams aus dem Jahr 1961, Big Legged Woman. Und dann verabschiede ich mich dann erstmal, und DJ Michael wird dann wieder eine Stunde lang Uptempo Rock'n'Roll für Sie dann spielen. Und wir hören uns dann um 2 Uhr mit den Heroes of Rock'n'Roll. Break.